Ich will auch ein ganz schweres Kapitel, will ich hier vor Ihnen in aller Offenheit nennen. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein, und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Genauso wenig, wie wir am 30. Juni gezögert haben, die befohlene Pflicht zu tun und Kameraden, die sich verfehlt hatten, an die Wand zu stellen und zu erschießen. Wie wir darüber niemals gesprochen haben und sprechen werden. Das war so eine, Gott sei Dank, in uns wohnende Takt, Selbstverständlichkeit des Taktes, dass wir uns untereinander nie darüber unterhalten haben, nie darüber sprachen. Es hat jeden geschaut und jeder war sich klar, dass es das nächste Mal wieder tun würde, wenn es befohlen wird und wenn es notwendig ist. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar, steht in unserem Programm drin. Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir. Ha, Kleinigkeit. Und dann kommen Sie alle die braven 80 Millionen Deutschen, jeder hat seinen anständigen Juden, sagt, alle anderen sind Schweine. Der ist ein prima Jude. Und so gesehen, es durchgestanden hat keiner. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Denn wir wissen, wie schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt bei den Bombenangriffen, bei den Lasten des Krieges und bei den Entbehrungen, wenn wir da noch die Juden als geheime Saboteure, Agitatoren und Hetzer hätten. Wir würden wahrscheinlich in das Stadium des Jahres 1617 jetzt gekommen sein, wenn die Juden noch im deutschen Volkskörper säßen. Die Reichtümer, die sie hatten, haben wir ihnen abgenommen. Und ich habe einen strikten Befehl gegeben, den Obergruppenführer Pohl durchgeführt hat. Wir haben diese Reichtümer restlos dem Reich, dem Staat abgeführt. Wir haben uns nichts davon genommen. Einzelne, die sich verfehlt haben, die werden gemäß einem von mir gegebenen Befehl, den ich am Anfang gab, wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, ist des Todes. Eine Anzahl SS-Männer haben sich dagegen verfehlt, sind nicht sehr viele. Und sie werden des Todes sein. Gnadenlos! Wir haben das moralische Recht. Wir hatten die Pflicht, unserem Volk gegenüber das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Wir haben aber nicht das Recht, uns auch nur mit einem Pelz, mit einer Mark, mit einer Zigarette, mit einer Uhr, mit sonst etwas zu bereichern. Das haben wir nicht. Denn wir wollen nicht am Schluss, weil wir den Bacillus ausrotten, an den Bacillus krank werden und sterben. Da werde ich niemals zusehen, dass so etwas überhaupt nur auch eine kleine Fäulnisstelle bei uns eintritt oder sich festsetzt. Sondern wo sich eine festsetzen sollte, werden wir sie gemeinsam ausbrennen. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Eines, wenn ich das, was wir getan haben in diesen Jahren, wenn ich das, ich möchte fast sagen, in einem Rechenschaftsbericht für uns alle und vor uns allen feststelle, darf ich nicht übersehen und übergehen. Die Bedeutung der Haltung des SS-Manns. Hier, glaube ich, haben wir insgesamt anständig bestanden, wie auch bei allen anderen Dingen. Haben wir im Großen anständig bestanden. Die Haltung war gut, ob es in verzweifelten Situationen an der Front war, von unseren braven Führern und Männern, die in den finstersten Stunden, in den dunkelsten Stunden über sich selbst hinauswuchsen, im Leben und im Sterben, in diesem heldenhaften großen Sterben, das in den letzten 10 Wochen zum Beispiel wieder gestorben wurde. Oder wir haben unseren Mann gestanden im Großen und Ganzen, in den rückwärtigen Gebieten, im Bandenkampf und auch in der Heimat. Denn mehr wie auf Reden kommt es auf die Haltung an. Das Volk, der kleine Mann, in der Not seines Herzens und in der Angst seines Inneren, der sieht heute doch in vielen Fällen schon, wie steht der SS-Mann? Was für ein Gesicht macht er? Hat er auch so eine trübe Miene? Lässt er auch das Unterkiefer hängen? Lässt er den Kopf hängen? Oder wie marschiert dieses SS-Bataillon an die Front? Oder wie ist dieser Posten der Gendarmerie in dem oder jenen Kaff im Balkan oder in Russland? Bleiben die da oder bleiben sie nicht da? Oder wie ist der SS-Mann beim Luftangriff? Ist er derjenige, der die Leute herausholt? Ist er derjenige, der die Panik verhindert? Oder auch umgekehrt, ist da ein SS-Führer oder ein SS-Mann, der sich Sonderrechte herausnimmt, mit dem Auto fährt, wo er es nicht fahren soll, besser lebt wie die anderen, keinen Dienst macht, jeden Sonntag frei hat, wo die Frau furchtbare Ansprüche stellt, auftritt, das nicht kann, jenes nicht kann, im Bombenquartier große Sprüche spricht? Oder sind die Frauen von uns die arbeitsamsten, die bescheidensten, die tapfersten, die niemals kritisieren, die immer den Kopf hochhalten? Im großen Ganzen war unsere Haltung gut. Manches, auch in unseren Reihen, ist zu bessern. Das auszusprechen ist mit ein Sinn dieses Appells der Kommandeure und der Gruppenführer.